Erster, ich sah ein großes Zeichen im Himmel. Es waren 7 Engel. Sie hatten die letzten Strafen. Mit diesen Strafen ist Gottes Zorn zu Ende. Zweiter, ich sah etwas wie ein Meer aus Glas, gemischt mit Feuer. Menschen standen auf dem Meer. Sie hatten gegen das Tier und sein Zeichen gewonnen. Sie hatten Musikinstrumente von Gott. Dritter, sie sangen das Lied von Mose und das Lied vom Lamm. Sie sagten, Gott, deine Taten sind groß und wunderbar. Du bist der Herr, der alles kann. Deine Wege sind gerecht und richtig. Vierter, wer hat keine Angst vor dir, Herr? Wer ehrt deinen Namen nicht? Nur du bist heilig. Alle Völker werden kommen und dich anbeten. Denn jeder kann sehen, dass du gut handelst. Fünfter, danach sah ich den Tempel im Himmel. Die Tür zum Tempel war offen. Sechster, die 7 Engel kamen aus dem Tempel. Sie hatten die 7 Strafen. Sie trugen saubere, helle Kleider. Um ihre Brust hatten sie goldene Gürtel. Siebter, eines der 4 Lebewesen gab den 7 Engeln 7 goldene Schalen. Die Schalen waren voll mit Gottes Zorn. Gott lebt für immer. Achter, der Tempel war voll mit Rauch. Der Rauch kam von Gottes Herrlichkeit und Macht. Niemand konnte in den Tempel gehen. Sie mussten warten, bis die 7 Strafen der Engel vorbei waren.